Ich glaube, ich bin verrückt. Boah, ha, ha. Los, komm und rinne den Bassfall ganz auf. Denn es ist die Trompet, die kickt und nun laut. Ich bin so begehrt, wie chinesische Fresse. Und du bist ganz ohne fledrige Löcher. Ich habe einen bunten Lebensrap-Style. Und du hoch Europa kommst mit einem blutigen Beil. Ich bin besser und komme mit einer Blume. Ich bin geisteskrank, ich will keine Ruhe. Ich möchte, dass alle meine Namen schreien und dass sie mir ihre Raps jetzt endlich leihen. Ich bin taktlos, taktlos, taktlos und takt. Und du bist nur einfach, ich habe einen Pakt. Ich bin im Akt, im taktlosen Akt. Gewalt und eure Frauen werden schwabberbums. Denn ich bin ein rappender Rapper. Und ihr habt beschworen, du bist verrückt. Nein, ich bin nur ein bisschen verklückt. Grundlose Grundtaten, Grundgames verändert. Und diese scheiß Grafik immer nur rendert. Was soll ich tun? Hast du dich verändert? Ich bin in einem Albtraum gefangen. Und ich komme nun nicht mehr heraus. Um mich herum sind 100 materielle Türen, aber keine führt mich endlich heraus. Ich bin in einem Albtraum gefangen und ich komme nun nicht mehr heraus. Um mich herum sind 100 materielle Türen, aber keine führt mich endlich heraus. Ja, ich bin geisteskrank, das weiß ich nur endlich ganz genau. Denn mein Kopf 100.000 Farben wie bei einem V. Ich bin schneller Psychopath in Rap-Kleidern. In der Psychiatrie vom Mund und ich seh dich weiter. Ich spitten und rappen in dem Keller ist genug. Aus diesem Rap ist ein Frosch, ein himmlischer Fluch. South Park hab ich so lange und so oft geschaut. Denn mein Kopf ist mit Kenny Hass aufgestaut. Ich hab Cartman, der Fettsack ist meine Identität. Ihr wollt die Welt retten? Tja, zu spät. Ich seh in der Klinik ganzen grünen Doktoren, die in meiner Vorstellung in Benzin auflodern. Rap, technisch befindet ihr euch auf neuem Land. Und diese Menschen trocknen, du ertrocknest im Sand. Ich bin ein Mörser, blutiges Unterfangen. Ein Rapper ist schon wegen mir untergegangen. Ich bin in einem Albtraum gefangen und ich komme nun nicht mehr heraus. Um mich herum sind 100 materielle Türen, aber keine führt mich endlich heraus. Ich bin in einem Albtraum gefangen und ich komme nun nicht mehr heraus. Um mich herum sind 100 materielle Türen, aber keine führt mich endlich heraus. Ja, jetzt hab ich sie alle umgebracht. Alle. Oh, jetzt ist keiner mehr da. Nur ich kann rappen. All die anderen, sie sind alle tot. Sie müssen alle auf mich hören. Nicht mehr auf die anderen. Ich fühle mich so frei. So unfassbar frei. Ich bin krank. Ja, nein. Ich bin der einzige Rapper. Ha.